1789, wisst ihr noch, wie es begann? Der Sturm auf die Bastille, so fing damals alles an. Am Anfang stand die Befreiung der Gefangenen, Rache für die Unterdrückung, auch für die Erhangenen. Das Verlangen fand seinen Ausdruck im Aufstand, als in Paris das Volk gegen seine Herren aufstand. Nicht nur im Ausland wurde die Theorie zur Praxis. Wenig später sah man nicht mehr zu, wie sich der Adel satt frisst. Und was ist denn heute nur mit uns los? Wegen vor lauter Lethargie laufen die Hände in den Schoß. Denn viel zu groß ist unseres Volkes Amnesie. Gegenüber der Geschichte, man versinkt in Apathie. Das was blieb, ist der Kampf ums Überleben, unser Kampf ums Überleben, unser heiliges Bestreben. Also Deutsche, wacht auf, lass sie raus aus den Knästen. Wir brauchen jeden Mann im Norden, Süden, Osten, Westen. Wenn du die Zelle betrittst und die Tür sich nach dir schließt, dann weißt du, dass trotzdem Wasser die Flüsse runterfließt. Wir sehen uns wieder, damit ist der Kampf nicht vorbei. Unsere Solidarität gilt dir und deins bist du frei. Nationale Solidarität auf allen Ebenen, mit allen Mitteln und auch auf allen Wegen die Faust erheben. Jetzt wird aus Theorie die Praxis, wir bearbeiten die Knäste wie 2011 die Praxis. In der Praxis diverser Ärzte wird's bald voll, das ist nur eine Vermutung, nur mal so das Protokoll. Mein voll Idiot sagt, dass das Band die Meisterei ist, welches unser Blut gesponnen, welches uns zusammenschweißt. Ja, wir sind weiß und wir wollen es auch bleiben, das ist unser Lebensraum, wir lassen uns ja nicht vertreiben und wir schreiben die Geschichte wieder neu, Kameradschaft und Loyalität, wir bleiben treu. Wenn die Spreu sich vom Weizen, Jungs, wir holen euch raus. Unrechtsrevision, schon mal auf den Baum mit Mann und Maus, das Spiel ist aus. Wir gehen jetzt in Revision, der Tag der Befreiung ist die heutige Mission. Wenn du die Zelle betrittst und die Tür sich nach dir schließt, dann weißt du, dass trotzdem Wasser die Füße runterfließt. Wir sehen uns wieder, damit ist der Kampf nicht vorbei. Unsere Solidarität gilt dir und deins bist du frei. Kamerad, du siehst es schlecht, wie das System die Zähne zeigt. Vergießt im Kampf viel Blut, Schweiß und manche Träne schweigt. Nicht länger zu dem Unrecht, nein, es darf nicht sein. Du weißt, es wird die Wahrheit, sitzen gute Leute ein. Wer wirft den ersten Stein in ihren Glaspalast aus Lügen? Sie sperren die Leute ein, vom Bodensee bis Rügen. Von oben bis unten, von Hüben bis drüben. Haben wir politisch Kraut und Rüben. Aber wir fügen uns unserer Unterdrückung nicht. Gehe niemals diesen Weg des bunten Süßmuts mit Rap für die Unterschicht. So nennen sie meine Musik und so entfachen sie im Volk von Brüdern wieder einen Krieg. Doch wir zerschneiden den Strick, den sie um unseren Hals gelegt. Eine Bewegung hilft sich selbst, der Phönix aus der Asche hebt sich aufs Neue. Wir stehen in Nibelungen Treue zu inhaftierten Brüdern mit der Konstanz der Himmelsbläue. Wenn du die Zelle betrittst und die Tür sich nach dir schließt, dann weißt du, dass trotzdem Wasser die Flüsse runterfließt. Wir sehen uns wieder, damit ist der Kampf nicht vorbei. Unsere Solidarität gilt dir und deins bist du frei. Wenn du die Zelle betrittst und die Tür sich nach dir schließt, dann weißt du, dass trotzdem Wasser die Flüsse runterfließt. Wir sehen uns wieder, damit ist der Kampf nicht vorbei. Unsere Solidarität, die ist bei dir und eins bist du frei.